Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ja! Jetzt habt ihr euch das Spielen am Strand wirklich verdient. Alex holte seinen Ball und im Nu war ein fröhliches Volleyballspiel im Gang. Aber warum hüpfte Alex immer wieder von einem Bein auf das andere? Was ist los, Alex? Da ist irgendwas in meiner Tasche. Alex griff hinein und zog einen großen, rötlichen Krebs mit langen Scheren heraus, der ihn sofort in den Finger zwickte. Und au, der hat aber schlechte Laune. Autsch! Schnell setzte Alex das Tier auf den Boden, das sofort zum Wasser zurückkroch. Wie die kleinen Schildkröten. Das war echt lustig. Das Riesenbaby. Die Sonne stand hoch am Himmel und es war so heiß draußen, dass Rocky nach Luft hechelte. Puh. Rubble, Marshall und Sky machte die Wärme nicht so viel aus. Hi, Rocky! Wegrutschen! Komm schon, ich bin dabei! Die vier flitzten zum Spielplatz hinüber, wo die große Rutsche stand. Sky wollte zuerst hinauf, sprang aber mit einem Satz wieder herunter. An der Leiter verbrennt man sich ja die Pfoten. Oh, das ist aber schade. Heute ist es zu heiß fürs Wettrutschen. Wartet, wartet, wartet. Deshalb habe ich ja das hier. Wozu war Marshall schließlich ein Feuerwehrhund? Im Nu hielt er den Wasserschlauch genau auf die Rutsche. Wettwasserrutschen! Ich zuerst! Sky konnte es gar nicht mehr erwarten. Tada! Das machte noch viel mehr Spaß, als sie gehofft hatte. Das ist wassertastisch! Sky, guck mal, ich kann mich einmal um mich selbst drehen. Jetzt sauste auch Rubble die Wasserrutsche hinunter und machte wirklich einen prima Salto. Marshall war so übermütig, dass er viel weiter rutschte, als er gedacht hatte. Marshall von oben! Und auf den Köpfen seiner Freunde landete. Entschuldigt, ich dachte, die Rutsche wäre länger. Länger? Das war doch Rockys Stichwort. Gute Idee. Ich glaube, ich hab da was. Dem kleinen Mischling fiel schließlich immer etwas ein. Wenig später stand er vor seinem Recycling-LKW und kramte in seinen Sachen. Genau richtig. Mit einer orangefarbenen Matte lief er zu den anderen zurück und breitete sie direkt am Ende der Rutsche auf dem Boden aus. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Marshall, Wasser, Marsch. Im Nu war nicht nur die Rutsche nass, sondern auch die Matte. Sky musste das sofort ausprobieren. Pfoten los! Sie sauste die Rutsche hinunter und dann noch weiter über die nasse Matte. Super rutschig! Jetzt war Rubble an der Reihe. Drehte einen Purzelbaum nach dem anderen, bekam dabei aber zu viel Schwung. Rubble! Hast du dir wehgetan? Von wegen. Nochmal!